Neuntes Kapitel. Gelesen von Schalkmar. Öde, traurig und eintönig ist der Anblick der menschenleeren Straßen unserer Kreisstädte zu jeder Zeit. Aber nie erscheinen sie so ausgestorben wie an einem heißen Sommermittag. Der dicke, graue Staub, den stellenweise die Spuren von Wagenrädern durchfuhren, das schläfrige, welke Gras, das die ungepflasterten Straßen an der Seite, wo die Trottoirs anzunehmen sind, umsäumt, die grauen, halb verfaulten schiefen Zäune und die Kirchentüren mit ihren schweren Hängeschlössern, die Holzbuden, die von den Besitzern verlassen und mit zwei übers Kreuz geschlagenen Brettern verbarrikadiert sind. Alles das schlummert in der Mittagshitze so verführerisch, dass der Mensch, der verurteilt ist, in dieser Umgebung zu leben, ganz von selbst alle Munterkeit verliert und auch matt wird und einschläft. Um diese Stunde war es, als Valerian Nikolajewitsch Starjanow, nachdem er einige öde Straßen durchschritten hatte, in ein enges Gässchen einbog, das durch einen alten Gitterzaun völlig abgeschlossen ward. Hinter dem Zaun war eine Kirche sichtbar. Starjanow bückte sich tief und trat durch das niedrige Pförtchen in den Kirchhof. Hier stand in einer Ecke das kaum bemerkbare Hütchen des Kirchenwächters und weiter hinten, inmitten eines ganzen Waldes verfallener Grabkreuze, verbarg sich das niedrige, dreifenstrige Häuschen der Hostienbäckerin Präpotenskaja. Der Friedhof war frei von dem Staube, der in dicker Schicht alle Straßen und Plätze der Stadt bedeckte. Hier wuchs ein schönes grünes Gras, und zwei Hühner, die sich im weichen Staube im Sonnenschein ausliegen wollten, mussten vor die Pforte hinaus, sich unter der Schwelle in den weichen Staub eingraben, so dass man sie kaum sehen konnte. Dort lagen sie, meist den ganzen Tag, fest überzeugt, dass keiner sie stören werde. Als Starjanow über sie hinwegschritt, rührten sie sich nicht. Jedes öffnete nur eines seiner bernsteinfarbenen Augen, begleitete den Gast mit einem schläfrigen Blick und schloss dann die grauen Lider wieder. Starjanow ging geradewegs auf das Pförtchen des präpotenskischen Hauses zu und schlug mit dem schweren Eisenring gegen das Holz. Alles blieb stumm. Kein Hund bellte. Keine menschliche Stimme ließ sich vernehmen. Starjanow klopfte noch einmal, aber wieder erfolglos. Dann ließ er alle Hoffnung fahren, kroch unter dem Lattenwerk hindurch ins Himbeergesträuch, welches das Haus der Hostienbäckerin dicht umgab, und schaute in eins der Fenster. Diese waren gegen die Sonnenhitze durch Läden geschlossen, aber durch die breiten Ritzen konnte man den ganzen Innenraum übersehen. Es war ein großes, hohes Zimmer, fast ohne Möbel, mit zwei Türen, durch deren eine man in eine zweite, winzige blaue Kammer mit einem hohen Bett blickte, über welchen eine aus Kattunflicken zusammengenähte Decke lag. Das große, leere Zimmer gehörte dem Lehrer Varnava, die kleine Kammer seiner Mutter. Das ganze Haus bestand nur aus diesen zwei Räumen, denn die winzige Küche, in der man sich kaum umdrehen konnte, zählte nicht mit. Augenblicklich standen beide Zimmer leer, aber Starjanow hörte im Vorhause hinter der Tür eifrig jemand mit dem Hackmesser arbeiten, und im Garten unter dem Fenster schien entweder Ziegel gerieben oder Eisen gefeilt zu werden. Durchaus überzeugt, alles Klopfen führe zu nichts, trat Starjanow an den Zaun, der das Gärtchen umgab, und begann eine neue Musterung durch den Spalt, den er zwischen den Brettern entdeckte. Es war aber nicht so leicht, denn an den Zaun lehnte sich dichtes Gesträuch, das den Menschen, der da mit den Ziegeln oder der Feile arbeitete, nicht sehen ließ. Starjanow musste sich einen neuen Beobachtungspunkt suchen. Er trat mit der Fußspitze auf ein vorspringendes Brett, fasste mit der Hand den oberen Rand des Zaunes und schwang sich empor. Jetzt konnte er den ganzen kleinen, aber dicht bewachsenen und sehr reinlich gehaltenen Garten übersehen. Quer hindurch ging ein von der Hostienbäckerin eigenhändig angelegter, sauber mit gelbem Sand bestreuter Weg, auf welchem der Lehrer Varnava saß. Er hielt die ausgestreckten Beine auseinandergespreizt, wie Kinder beim Ballspielen. Zwischen seinen Knien lag auf dem Sand ein ganzer Haufen Menschenknochen und im Bogen blaues Backpapier. In jeder Hand hielt er einen Ziegelstein und rieb sie mit gewaltiger Kraftanstrengung aneinander. Der Schweiß floss in Strömen über sein Gesicht, obgleich er im Schatten saß und alle irgend überflüssigen Toilettenstücke abgelegt hatte. Er war barfuß und nur mit Hemd und Hose, welch letztere nur durch einen Träger gehalten wurde, bekleidet. Warnarva Wasiljewitsch, machen Sie mir auf! Eher hätten die Toten auf dem verfallenen Friedhof dem Gast Bescheid geben können, als der ganz in seine Arbeit vertiefte Lehrer. Sobald Tarjanow das begriffen hatte, verzichtete er auf weiteres Rufen und sprang vom Zaun mitten in den Garten hinein. Er sprang leicht und gewandt, aber die alten, wackeligen Bretter schlugen trotzdem krachend aneinander und erschreckten den Lehrer dermaßen, dass er in größter Hast seine Ziegelsteine fallen ließ und, auf allen Vieren stehend, die Knochen zusammenzusuchen begann. »Na, Warnarva Wasiljewitsch, guter Freund, Sie sind aber vertieft in Ihre Arbeit. Man kann sich ja die Lunge aus dem Halse schreien«, begrüßt ihn der Gast hervortretend. Als Warnarva ihn erkannte, gingen Leuchten über sein Antlitz und er zwinkerte mit den Augen, als er sagte, »Ah, Sie sind's, und ich dachte, es wäre der Abhiller.« Mit diesen Worten breitete der Lehrer freudig die Arme aus und der ganze Haufen Knochen plumpste auf den Weg, als würde plötzlich das Innere des Mannes ausgeschüttet. »Ach, Valerian Nikolajewitsch«, meinte er, »wenn Sie wüssten, was hier vorgeht. Nein, hol's der Teufel, da soll man noch in diesem verfluchten Russland bleiben.« »Ja, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Wollen Sie es mir nicht verraten?« »Ja, gewiss, wenn Sie kein Spion sind.« »Ich glaube nicht.« »Dann setzen Sie sich auf die Bank und ich will weiterarbeiten. Setzen Sie sich nur, mir ist Ihre Gegenwart sogar sehr angenehm. Ich habe so wenigstens einen Zeugen.« Der Gast kam der Aufforderung nach und bat den Lehrer noch einmal zu berichten, was für ein Leid ihn betroffen hätte und wie alles so gekommen wäre. Ende des 9. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.